Club Night. Ja, zum letzten Mal heute Heinz Felber und Hausmusik auf HR3. Dann gibt es die Club Night nur noch auf XXL und zu zeitverzögerter Stunde im Hessen-Fernsehen. Für tausende Fans und auch für mich eine krasse Fehlentscheidung, eine politische Entscheidung und keine Herzenssache. Und man weiß, wo kalter Bürokratismus über das Gefühl entscheidet, da gibt es nur Verlierer. Das ist meine Meinung zu diesem Thema, die Meinung von jemandem, der die HR3 Club Night von Anfang an mitgeprägt hat. Okay, das war die Laudatio auf die HR3 Club Night, aber Lebe geht weiter und mein absoluter Lieblingstrack ist Smurf & Perry, Loving You. You know. Loving you is all I do. Thinking your face every day. Loving you. Loving you. Loving you. Love. We'll be right back. XXL Club Night mit DJ Heinz Felber, dem Hausmeister. Und wem es interessiert, das ist meine neue Produktion. Sie heißt Don't Go Away auf Quickstep. Zusammen produziert mit Armando Mistral. Quickstep, Don't Go Away. Don't leave me out. Unsere Rufnummer ist 069-155-6999. Nochmal 069-155-6999. H3 XXL Club Night mit Hausmeister Felder. Get the groove. I can track and track. Ja, und das ist eine Produktion vom echten Frankfurter Bub. Kenny Blake und seine Rasselbande haben dieses geile Teil gemacht. Feel so real, Kenny Blake. This tune is wicked.

Hot Tunes von The House Underground. HR3 XXL Club Night mit Hausmeister Felber. We'll be right back. Ladies and Gentlemen, Mr. Tom Jones. You need love like I do, don't you? I can tell by the way you look when I'm looking at you. Gonna give me a second try. Oh, the look on your face tells me you understand. Could it be your love life? Like my heart needs a helping hand. Well, you need love like I do, don't you? I can tell by the way you look when I'm looking at you. Well, you need love like I do, don't you? It seems like I'm looking in a mirror when I'm looking at you. I know it ain't fitting proper for a girl to talk this way, but I can't cope with this loneliness. Not one more doggone day. Every day it's been an uphill climb to keeping my hopes afloat. Judging by your silence, boy, you must be in the same boat. You need love like I do, don't you? I can tell by the way you look when I'm looking at you. I said I'm lonely. Come on, tell me, girl, has it ever happened to you? Yeah. I'm gonna tell you something, and believe me, it ain't no joke. My love life is just like a sinking boat. Yeah. I can understand a person being without money. Yeah. But there's surely no reason for a person to be without love. Listen to me now, I'm a girl and you're a guy. Yes, it's true. Come on, let's give love a try. Everyone wants to come true. Can't you see it's up to us to make this dream come true? Yeah. You need love like I do, don't you? I can tell by the way you look when I'm looking at you. Well. You need love like I do, don't you? It seems like I'm looking in a mirror when I'm looking at you. Ain't it true? Ain't it true? Ain't it true? Ain't it true? Ain't it true? tell you something. Now they call me an Aquarius. Now you know what that means? That means that no man in the world can let go of this Aquarius. You dig where I'm coming from, baby? So like you see, I got something here that you don't ever want to turn down. I got something for your mind, your body, and your soul. I got something here. Neue Tonka. Mehr muss man dazu nicht mehr sagen. HR3 XXL Club Night mit Hausmeister Felber. Slave in your control, no one better than you know. I know you wanna go. It's a good. I know you wanna go. It's a good. Ja, und da wir bald nicht mehr auf H3 sind, sondern nur noch auf XXL, möchte ich fette Grüße schicken an Kira Schül und seine Rasselbande, die Göttinger Groupies, Ilona, Kathi und Thomas, Nuen, DJ Sonic, DJ Brandley, Stefano, Markus, Mirko, Tino aus dem Juju Club, Märchenland Booking zu Sascha Mittic, Ricarda und Maren aus dem Odenwald, Stevie O, Mike G, Ragu, Thomas, Tino, Markus, René, Miss Wasserstoffblond, Nancy, Liar, Lisa, Patrick, Theo, Da George, Parkcafé Club Posse, Cream Club, The Cry of Parkcafé, Maxim, Chantal, Drea, Ringo Starr, Doreen, Shadow Shark, Sven, Heidecker, Andy, Cleo, Diana, Frank aus Gotha, Mupse, Stupsi, Maria, Laila, Eva, Kirsten und alle, die ich noch vergessen habe. was geht.

beginning he created a groove, and with this groove he made us move, and it set our souls free. House was a way of life, and it made you reach out and raise your hands in the air to rejoice and sing a song of love, sing a song of peace, sing a song of happiness. Yes, yes. XXL Club Night mit Hausmeister Felber. Unsere Funky Hausline ist 069 155 6999. I repeat, 069 155 6999. Viel Spaß weiterhin. Pra te fazer feliz, pra te fazer como eu sou, é. Pra te fazer feliz, eu canto meu amor, é. Pra te fazer feliz. Somebody Yo será para ti. XXL Club Night mit DJ und Hausmeister natürlich wie immer Felber. Einen Geburtstagsgruß möchte ich noch loswerden. Markus, der einer der besten Diskothekeninhaber in Deutschland, hat heute Geburtstag. Hi Markus im Juju Club in Erfurt. Von mir und von Stevie O und von alle, die dich kennen. And the next song is for you. Ja, und das ist die neue Daft Punk Digital Love vom Album Discovery. Das Album ist der Hammer. Success. huge tune from Annette Taylor, Faith. Die 70er lassen grüßen, Undisputed Truth und all diese funky Style-Geschichten. Wicked. contemporary tune of London Styley from the Old Street in East London, the Underwoods. Wicked! Hold your hand and pray. In the Groove, HR3 Club Night und XXL natürlich mit Hausmeister Felber. Und die Bude ist hier voll und alles tanzt und groovt. Ich hoffe, da draußen ist es genauso. Ja! We'll be right back. and shout. Lift my hands. Scream and shout. Lift my hands. Scream and shout. Lift my hands. Scream and shout. Lift my hands. Scream and shout. Lift my hands. Und das ist ein spezieller Wunsch von meiner Göttinger Groupies. Und wenn die Göttinger Groupies sagen, das möchte ich hören, dann ist das ein Befehl. Scream and shout! Scream and shout. Thank you.

das ist Sharon Stone, Touch Me im Kenny Blake Remix. Wicked. Pumping. Und extra geil. Ja, und das war's schon wieder. Da war ein bisschen Echo drauf. Aber jetzt ist ja der Fell wieder normal. Also, das war's wieder. HR3 XXL Club Night. Das war's schon wieder. HR3 Club Night mit DJ Heinz Felber. Zum Schluss möchten die Groupies aus dem. It's been so long since my heart. heart sang a song. My knees are getting weak and sometimes I can't speak. Baby, what did also irgendwie stimmt was mit der Technik im Moment nicht. Also, die Gruppe ist aus Göttingen. Grüßen nochmal Frank und Stefan, Sven und Freunde, Dominik, Sophie und Nils, Matthias, Daniel, the whole party crowd, das dynamische Duo Sandra und Michi grüßen Il Dico und Matthias. Stefan Gotha grüßt Doreen und ich grüße alle. Wir sehen uns, wir hören uns leider nicht mehr auf HR, aber auf XXL und wir sehen uns ab Mai im Fernsehen, im Hessen-Fernsehen. Da geht es dann ab 0.40 Uhr, 3 Stunden Club Night mit allen Club Night DJs, unter anderem auch Hausmeister Felber. Ciao! Feeling is real, baby, tell me what's up, honey, you know the deal. Girl, my heart is on fire, I won't tell you no lie, what I'm saying is true, I've been waiting for you. Look at your touch, your smile, it's for real.